Grampus, wieso pupst du so viel? Ich esse gern, doch stets mit Stil. Das liegt mir fern, ich esse gern viel. Ups. Manches esse ich, manches nicht. Alles ist mein Leibgericht. Dein Speiseplan ist kunterbunt. Und in meinem Magen geht es rund. Kohl und Lauch blähen deinen Bauch. Ich spür auch schon einen Hauch. Halt ein! Oh nein, das hält doch keiner aus. Jetzt kommt der Refrain. Ups, ups, ups, ups. Wow, wenn was raus muss, muss es raus. Ups. Wenn Gampers kommt, dann wird es eng. Man merkt es prompt, dann riecht es streng. Ups. Was stinkt noch schlimmer als dein Furz? Zwei davon, mir ist das Stoß. Warum bekommst du nie einen Kuss? Weil ich immer dann laut rülpsen muss. Kannst du das der Erde nicht ersparen? Nein, ich lass gleich einen fahren. Halt ein! Oh nein, das hält doch keiner aus. Ups, ups, ups, ups. Wow, wenn was raus muss, muss es raus. Ups. Kein Dynamit, kein Bombenknall, kein Donner sowieso. Erschüttert Erde, Mond und All, die Kracher aus Gampers Brust. Ups, ups, ups, ups. Wow, wenn was raus muss, muss es raus. Ups. Könnt ihr noch eins vertragen? Eins, zwei, drei, vier. Ups, ups, ups, ups. Wow, wenn was raus muss, muss es raus. Ups, ups, ups, ups. Wow, wenn was raus muss, muss es raus.